WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 5050. Live. Domian. So, meine Lieben, ich bin wieder da, bin fit, nicht ganz fit, aber ich bin da und freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Und bedanke mich schon mal jetzt gleich am Anfang der Sendung für die vielen, vielen, vielen netten Grüße und Genesungswünsche. Das tut richtig gut, wenn man dann so malat zu Hause liegt und man kriegt mit, dass auch sehr viele Leute an einen denken und gute Wünsche formulieren und schreiben. Also vielen, vielen Dank. Das hat mich wirklich sehr gefreut. So, jetzt geht's los. Wie wir es immer machen, Montag mit einer freien und offenen Themenrunde. Ja, und ich möchte unbedingt mit euch über Conchita Wurst reden und über den ESC. Habt ihr ihn gesehen? Wie habt ihr es gefunden? Welchen Favoriten hattet ihr? Wie bewertet ihr den Sieg von Conchita? Und so weiter. Also, ihr könnt gerne anrufen unter der bekannten Nummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht ist Lutz. Lutz ist 57. Guten Morgen, Lutz. Hallo, grüß dich, Domian. Hallo, Lutz. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Nochmal irgendwie auch gute Genesungswünsche weiterhin, wenn Dankeschön. Du sagst, du bist noch nicht ganz so fit und sowas. Wird also schon. Ich war letzten Montag auch völlig entsetzt, als ich hörte, irgendwie ist gar nichts. Und ich habe auch nicht rausgekriegt, warum, und habe angerufen beim WDR, keiner wusste irgendwas. Mhm. Und ich habe es wirklich nicht rausgekriegt, aber jetzt bist du da und das ist schön. Sehr gut. Ich freue mich, dass du da bist und über was reden wir? Wir reden über Conchita Wurst, den Grand Prix natürlich. Das geht ja gleich gut los. Geht gleich gut los, genau. Ja, wie findest du diesen Sieg? Ich finde, das liegt großartig, wobei es war ganz interessant. Ich habe auf 1 Festival mir die ganzen Videos durchgeguckt, um erstmal voten zu können, weil Donnerstag kann man ja nur voten irgendwie in Deutschland und Dienstag konnte ich es nicht. Dienstag konnte ich es live sehen, Donnerstag leider nicht, weil Bandprobe. Ja, aber dann habe ich mir die Videos angeguckt und habe da so ein bisschen gewertet und gedacht, na ja, das ist nett, aber sowas. Und dann habe ich aber hinterher das nochmal live gesehen, nachdem ich gewotet habe, auch schon, und habe auch ein paar andere Länder noch gewotet. Georgien fand ich auch sehr schön, der ist leider rausgeflogen, aber gut. Ja, und dann war ich doch sehr schwer begeistert und habe mir das Ding, glaube ich, nachher nochmal mit ein paar Bieren 20 Mal nochmal angehört, weil ich das so großartig fand. Irgendwie. Hast du damit gerechnet, dass er sie gewinnen wird? Überhaupt nicht, nee. Also ich hatte es gehofft, das sage ich ganz ehrlich, aber damit gerechnet ist, da habe ich habe das dann auch mit Freunden noch geguckt, am Samstag das Finale natürlich und sowas, also hab's gehofft, aber der Auftritt war super, ne? Das muss man sagen. Der Auftritt war super und perfekt. Vor allem der Auftritt Donnerstag war schon mal super viel geiler als das Video und dann auch noch kam diese Geschichte mit dem Auftritt natürlich dann irgendwie Samstag, Entschuldigung, ich bin wirr. Sehr gut hingekriegt. Ja, genau. Gesang. Ja, lass uns mal nur über den Samstag reden. Ich glaube, das haben die meisten Leute geguckt. Glaube ich auch, ja. Ja. Siehst du hinter diesem Sieg auch noch etwas Gesellschaftliches und Politisches? Ein Stück weit ja. Also zumindest so, dass sie auch sich hingestellt hat und gesagt hat, ich habe da auch Hallo Deutschland mal geguckt und von wegen, also ich gebe alles für Österreich, aber erst komme ich. Und sozusagen, das fand ich auch ziemlich klasse. Und dass sie sagt, wie kann ich auffallen? Ja, wie kann man auffallen, dass jemand irgendwie, der quasi sich wie eine Frau irgendwie hinstellt, aber gleichzeitig einen Bart zu tragen? Und das hat was. Und ich glaube schon, dass das auch eine Bedeutung hat. Wobei irgendwie auch die Soundchecker auf dem 1 Plus haben auch gesagt, ja Mensch, eigentlich lenkt das vielleicht ein bisschen von diesem tollen Song ab. Der Song war super und er war super gesungen. Und ich hab überlegt, wenn das eine Frau gesungen hätte oder ein transsexueller Mensch ohne Bart, ob dann dieses Lied und die Person auch gewonnen hätte. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war das große Statement, wo nochmal alle aufgerüttelt wurden. Hier ist jemand irgendwie gar nicht normal, aber dieses Normale ist toll. Und dazu ruft er ja letztendlich auch auf, zu dieser großen Toleranz, dass man eben die Menschen genauso nehmen soll, wie sie sind. Und das war natürlich auch ein großer Affront gegen Russland, zu Recht gegen Putin, obwohl selbst aus Russland kamen ja noch 6 Punkte. Ja, genau. Ich bin der Meinung 5, aber ist ja auch egal. Oder 5, egal. ist wurscht. Ja. Aber irgendwie, es ist wurscht, wie Conchita Wurscht auch sagt, ist wurscht. Und sowas. Und ja. So ist der Name ja auch entstanden. Das fand ich auch sehr interessant. Also ich weiß nicht, was das für eine Rolle gespielt hat, ehrlich gesagt. Also weil irgendwie, also wir haben im Kreis da gesessen und ich glaube, das sind alles tolerante Leute, aber die sind schon wieder so tolerant, dass sie auch sagen würden, Mensch, mit oder ohne Bart und wie auch immer das aussah, wir gucken uns die Songs an. Und da war es eher kein Thema. Aber weil das irgendwie in dem Moment auch keine Rolle gespielt hat in dem Kreis, kann ich es nicht wirklich beurteilen. Im Nachhinein wird es natürlich daraus gemacht und sie selber sagt auch, we are unstoppable. Und ich meine, so hat sie das ja auch rausgehauen. Ja, und das fand ich auch sehr, sehr gut. Wobei ich sagen muss, dass das vom Lied her oder vom Musikalischen her gibt es eigentlich einen anderen Sieger. Und ich glaube, das wird sogar ein Welthit werden. Das ist der Song aus Holland. Das ist ein Ohrwurm. Das ist sensationell, finde ich. Andererseits gut. Andererseits, irgendwann diese großartige Komposition, sagt man wohl, genau, ist, glaube ich, schon auch, hatte schon irgendwie eine gewisse Gewalt. Und im Nachhinein würde ich auch dir gern sagen oder auch dem ganzen Publikum oder der ganzen Welt mich fragen, irgendwie, ich würde das gerne auch mal zurückspulen quasi und dann sagen, gucken wir uns das mal an mit ohne Bart oder mit einem ganz normalen Menschen, der so in Anführungsstrichen normal, also das ist nicht abwertend gegen Conchita Wurst gemeint natürlich, wie das gewesen wäre, wenn das einfach irgendwie nur so als Song rauskommen wäre, ohne diese Komponente. Hätte ich gerne gewusst, muss ich ehrlich sagen. Aber das werden wir nie erfahren. Können wir vielleicht noch ein bisschen diskutieren. Dir danke ich für deinen Anruf und für die Äußerung, Lutz. Alles Gute wünsche ich dir. Alles klar. Tschüss. Ciao. Weiterhin gute Besserung, Dankeschön. Soweit noch nötig oder so ähnlich. Und dann würde ich sagen, bis dann. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, solltet ihr durch die Kanäle gezappt sein, dieses hier ist keine Konserve und keine Wiederholung. Wir sind live wieder da und ich freue mich sehr, hier zu sein, mit euch die Nächte wieder zu verbringen. Wir haben eine freie und offene Themennacht, wir können uns über alles unterhalten und gerne auch über den Sieger oder die Siegerin des ESC, über Frau Wurst. Mir geht das immer so ein bisschen komisch über die Lippen. Der Name ist ja doch sehr albern, ne? Muss man sagen. Sie hätte sich einen schöneren Namen ausdenken sollen. Aber naja, so ist es. Hier ist Bärbel. Bärbel ist 46. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Bärbel. So. Schön, dass du wieder da bist. Dankeschön. Über was reden wir beide, Bärbel? Über Stalking. Oh. Das heißt, und im Grunde auch über das Anderssein. Wie das es heißt, eigentlich Conchita Wurst auch schon gesungen hat. Das heißt, du wirst gestalkt. Ja. Und du bist auch irgendwie anders. Ja. Inwiefern bist also du anders? Mein Mann und ich, sagen wir mal, leben eine relativ freie Sexualität aus. Mhm. Wir leben SM aus. Ja. Und das ist uns mit unseren Nachbarn, mit unserer Nachbarin zum Verhängnis geworden. Aber die Nachbarin ist nicht mit eingebunden in diese Sexualität. Nein. Die macht die da Nachbarin nicht mit. Ist unsere Stalkerin. Was genau macht die Nachbarin? Also der Ausgangspunkt von der ganzen Geschichte war eigentlich schon 2010, als wir hergezogen sind, dass neben uns wohnte eine Frau und zwei Männer. Mhm. Wie sich dann später herausgestellt war einer der Lebensgefährte und der andere war der Untermieter. Mhm. Der Untermieter hat sich dann ein Jahr später mir gegenüber anvertraut. Also wir hatten bis dahin eigentlich ein super Verhältnis mit Lebensgefährte, mit ihr, mit dem Untermieter, mit allen dreien eigentlich. Ja, und dann hat sich der Untermieter mir anvertraut. Und hat mir erzählt, dass er schon seit 3 Jahren ein Verhältnis mit der Nachbarin hat. Oh. Er wollte eigentlich schon längst weg, wollte das Ganze beenden, aber sie hat ihn immer wieder erpresst. Mhm. Ich habe ihm dann zugesprochen, weil er war zu dem Zeitpunkt auch schon psychisch ziemlich fertig mit ihr und habe ihm zugesprochen, dass er eben den Schritt machen soll, dass er weggehen soll, dass er es beenden soll. Er hat es dann 2-3 Monate später auch getan und ist weggezogen. Ja. Und die Nachbarin hat das dann mitbekommen auch, dass er sich mit mir unterhalten hat, dass er auch noch ab und zu bei uns war, sich eben weiter mir anvertraut hatte. Ja, und damit wusste sie vermutlich, dass wir von ihrem Verhältnis mit dem Untermieter wissen. Und da die liebe Nachbarin Trägerin des Bundesverdienstkreuzes und auch der Landesverdienstmedaille für ihr sozialisch ehrenamtliches Engagement ist, hat sie natürlich einen Ruf zu verlieren. Mhm. Was jetzt aber da drüben geschehen ist, in den Betten da drüben, das war uns egal. Jeder soll machen, was er will. Ja. So. Aber soweit die, soweit die Vorinformationen. Was ist dann jetzt weiter mit oder durch diese Frau passiert? Gut, wir sind in einem Erotikforum, wo wir unter Gleichgesinnten sind, uns dort austauschen. Es sind auch viele Leute hier aus der Region dort. Wir sind ländliche Region, ziemlich katholische, bayerische katholische Region. Und in diesem Forum ist sie uns schon damals, 2010, als wir hierher gezogen sind, da schon hinterhergestalkt, hat uns da schon ausspioniert, was wir machen. Aber wie kommt sie überhaupt auf die Idee, sich dort in dieses Forum hineinzuschleichen und euch dort zu suchen? Sie muss dort schon drinnen gewesen sein, sie muss dort wohl auch schon angemeldet gewesen sein, weil sie war vorher auch schon in sämtlichen diversen Chats unterwegs, was das, mir der Untermieter erzählt hat. Das heißt, es kann sein, dass sie auch SM-mäßig unterwegs ist? SM-mäßig nicht, aber das ist auch ein ganz normales Erotikportal, wo eigentlich sich alle verschiedensten Klassen da eigentlich treffen. Von Swingern bis zu Homeparty, also alles. Es ist ein ganz bunt gemischtes Forum und es gibt eben auch SM-Gruppen dort drin. Ja. So. Und dann? Also sie muss dort angemeldet gewesen sein und hat uns da schon eben aufgespürt, weil sie dem Untermieter auch mal erzählt hat, so, boah, was wir alles treiben und so. Sie hat dann von dort zum Beispiel von mir persönliche Bilder, die eigentlich einen FSK 18 Schutz haben, geklaut. Hat die per E-Mail im Dorf verteilt. Oh. Was ist genau zu sehen auf den Bildern? Das sind, sag ich mal, halb freizügige Bilder in teils eindeutigen SM-Positionen. Sag zum Beispiel eine Position. An dem Pranger. Am Pranger? Festgekettet. Ja. Und man kann dein Gesicht auch erkennen? Man kann mein Gesicht erkennen. Und du bist teilweise angezogen? Irgendwas aus Leder? Also mit Corsage. Corsage, sowas. Lederrock und solche Sachen. Ja. So. Und das hat sie quasi dann veröffentlicht? Das hat sie im Dorf verteilt per E-Mail. Das ist dann. Das hat sie dann auch in ihrer Balkontüre aufgehängt, frei von der Straße aus für jeden sichtbar. Wie waren denn die Reaktionen der Dorfbewohner auf dich dann danach? Sagen wir, die jüngere Generation war zuerst etwas mit Abstand. Haben die nicht geschmunzelt und haben gedacht, Mensch, cool, Bärbel, habe ich gar nicht von dir gedacht. Ein bisschen geschmunzelt wahrscheinlich schon, so ungefähr, ja, die ziehen es durch, so auf die Art. Ja. Und die ältere Generation, also mit der jüngeren Generation haben wir uns dann auch unterhalten, haben erzählt, was eigentlich Sache ist. Ja, aber die Älteren waren entsetzt. Mit denen kommen wir auch super klar. Nur die ältere Generation, die hat Probleme mit uns natürlich und die spricht nicht mehr mit uns. Die schauen uns nicht mehr an. Woher weißt du genau, dass sie das getan hat? Weil sie die Bilder auch in ihrer Balkontüre aufgehängt hat zum Beispiel. So, dass das kein anderer dort angebracht haben kann, sondern von innen. Ich meine, damit beweist sie ja alles, dass und sie lenkt ja den ganzen Verdacht oder den Beweis auf sich. Hast du sie konkret angesprochen? Ja, sicher haben wir sie konkret angesprochen. Wir haben auch die Polizei geholt. Die Polizei hat einmal ein Bild abgenommen. Es waren dann aber noch zweimal weitere Vorfälle, wo auch ein Bild dran hing. Hat die Polizei nichts mehr gemacht. Aber da kann man die doch gelaufen. Genau, da kann man die doch wahrscheinlich wunderbar anzeigen, wenn das so eindeutig ist, dass es von ihr kommt. Ja, ja. Streitet sie es auch gar nicht. Wegen am Recht am eigenen Bild. Ja. Wurde von der Staatsanwalt dann aber abgewiesen, die Anzeige. Und hat das eigentlich mit einem vollkommen falschen Paragraphen eben widerlegt. Was also sagt sie denn? Also nicht mit dem Kunsturhebergesetz. Ja, was sagt sie denn im persönlichen Gespräch? Wir reden eigentlich überhaupt nicht mehr. Wir haben letztes Jahr immer noch versucht, dass wir eben eine Einigung herbringen. Ja, aber du hast ja am Anfang darauf angesprochen. Das heißt, da muss sie ja irgendwas erwidert haben. Was hat sie gesagt? Zu dem Zeitpunkt ist es eigentlich schon eskaliert mit diesen Bildern. Es war noch zuvor ein Vorfall. Und zwar sind wir mit ihrem Lebenspartner auch gut ausgekommen. Und wir hatten auch in diesem Erotikportal, gibt es auch Gruppen, also was alles nicht mit Erotik zu tun hat, unter anderem auch Motorboote. Wir haben dort ein Trade drinnen über Motorboote, über unsere eigene Yacht, die wir restaurieren, weil es ein Oldtimer ist, damit wir auch Hilfe von anderen bekommen. Und dazu hatten wir einen LKW-Hänger bekommen und da hat uns der Lebenspartner von ihr geholfen, den mit dem Hänger hier durchs Dorf auf unserem Hof zu ziehen. Führt das Ganze jetzt nicht zu weit weg von dem Stalking? Ich bin gerade etwas skeptisch. Wollen wir nicht bei den... Sonst erklär es kurz. an diesem Tag ist eben sie eben dann im Forum gewesen und hat diesen Bootstritt rauskopiert, weil ich habe noch geschrieben, wir haben den Hänger geholt und so weiter. Mhm. Und dann hat sie dazu gedichtet, sie hat das rauskopiert, dazu gedichtet, wir würden, dass wir eben über ihren Mann eben herziehen und eben über sie als Schreckschraube und über sie, ihn als Eiche und so weiter, was überhaupt nicht wahr ist. Und das hat sie zum Anlass genommen, in Zukunft uns permanent zu stalken. Wir haben wie oft kommt das denn vor? Zurzeit ist Ruhe, muss ich sagen. Mhm. Direkt ums Haus rum, aber nach wie vor stalkt sie uns im Internet hinterher. Es war dann letztes Jahr noch ein Vorfall, eben daraufhin war eben Funkstille. Mhm. Wir haben dann versucht, eben irgendwas wieder Ich frage nochmal, was das Juristische anbelangt. Das heißt, die Sache ist eingestellt worden. Ihr könnt also juristisch mit der Polizei, mit Hilfe der Polizei nichts machen. Nee. Ist das im richtig? Im Moment so? Nicht. Im Moment nicht. Das heißt, ihr müsst es im Moment mehr oder weniger aushalten. Ja, das war dann noch ein Vorfall. Ich wurde von ihm mit der Eisenstange bedroht. Mhm. Mit einer massiven großen Eisenstange und mich zu erschlagen. Das Haus anzuzünden, den Hund zu erschlagen. Und daraufhin haben wir Überwachungskameras bei uns hinten auf dem Hof angebracht. Weil das war immer der Ort des Geschehens, wo sie dann später auch immer am Stalken waren. Aber auch dieses kann man nicht nachweisen. Doch. Aber die Polizei sagt, auch da ist nichts zu machen? Also mit der Bedrohung hieß es, kein öffentliches Interesse. Mhm. Wurde abgewiesen, weil kein öffentliches Interesse ist. Jetzt mit dem Stalking direkt, wo sie uns tagtäglich fast ums Haus rumstalkt. Mhm. Auch uns vorne am Zaun entlang und mit Taschenlampen in unser Schlafzimmer leuchtet. Aber sag mal, was ich nicht verstehe, wenn du sagst, das ist so eine angesehene Frau. Hm? Jetzt wissen doch auch alle Leute, dass sie die Beschuldigte ist. Ja, sie weiß das von sich ab. Wir sind die Schuldigen. Ne, okay, aber alle wissen, dass sie es trotzdem macht. Die jüngere Generation. Die ältere glaubt ihr. Ja gut, aber was heißt glauben? Wenn sie diese Bilder bei sich in die Wohnung ans Fenster hängt, ist ja klar, dass sie das tut. Sie sagt, die Bilder sind ihr zugekommen worden und wir sind die Saubären, Dreckbären und wie es das alles benennt. Ja gut, die Bilder sind ihr zugekommen worden, aber sie hat sie doch an die Fenster geklebt. Mhm. Also ist jedem Außenstehenden, wenn ich jetzt in dem Dorf wohnen würde, wäre mir doch völlig klar, dass sie das tut. Und insofern möchte ich jedem beweisen, dass wir das eben sind. Dass wir die Bösen sind. Ja, aber ihr klebt ja nicht die Bilder an die Scheibe. Nein. Aber das macht sie. Also ist sie, egal was ihr macht, denunziert sie euch in einer üblen Art und Weise. So, das ist ja bei Stalking oft so der Fall, dass sich das so verfährt. Ja. Habt ihr darüber nachgedacht, da auszuziehen, wegzuziehen? Sicher haben wir darüber nachgedacht, aber es ist finanziell gar nicht machbar. Mhm. Wie gesagt, wir haben diese Yacht zum Beispiel hinten bei uns in der Scheune stehen, die wir uns restaurieren. Mhm. Das ist ein Großprojekt, ein Oldtimer. Mhm. Allein die Yacht umzuziehen mit dem Schwerlasttransport und Autokran und allem würde uns ein paar tausend Euro kosten. Wie soll es weitergehen? Ja, wir hoffen jetzt halt weiterhin auf die Hilfe von der Staatsanwaltschaft, wo wir auch gegen Nachstellung eben Anzeige erstattet haben, gegen Hausfriedensbruch, gegen Sachbeschädigung, weil sie uns an den Kameras rumgeschraubt hat, mit Laserpointer gegen die Kameras leuchtet, uns selber im Gesicht mit Laserpointer attackiert hat in Streitgesprächen nachts. Das ist wirklich unglaublich. Das ist unglaublich. Aber da muss man wirklich irgendwann, wenn es juristisch nicht geht, finde ich, ist das klügere Verhalten zu gehen. Auch wenn das mit Kosten verbunden ist. Ja, aber das ist, wie gesagt, finanziell. Ja, ich weiß, mir schon klar. Machbar. Und, ja, gut. Aber was ist die Alternative? Sich komplett zu zerfleischen? Die einzige Alternative für uns, eben von hier wegzukommen, wäre, unseren Traum, unsere Yacht aufzugeben, zu verkaufen, damit wir hier überhaupt wegziehen können. Mensch, Bärbel, das ist eine üble Geschichte. Da kann ich dir natürlich auch gar nichts zu raten. Ihr habt ja alles in Bewegung gesetzt, was man in Bewegung setzen kann. Eigentlich schon, ja. Außer der grundsätzlichen Einstellung, die ich habe, dass man in einem solchen Fall, wenn die Sache wirklich zu sehr verkantet und dass man irgendwann, auch wenn man dann durch einen materiellen Nachteil hat, dass man gehen sollte, weil man tut sich selbst gut dadurch. Ich glaube nicht, dass man in dieser Verbissenheit unbedingt gewinnen wollen sollte. Das zerstört einen dann. Aber das ist jetzt so ein allgemeiner Satz. Ich kann dir da gar nichts Konkretes zu sagen. Was halt auch extrem ist für uns, ist halt auch die psychische Belastung. Natürlich, dabei. Absolut. Ja. Wir schauen mal im Hintergrund ein bisschen nach, ob wir dir vielleicht in deiner Gegend da irgendwie noch, vielleicht gibt es da irgendwelche Selbsthilfegruppen für solche Fälle. Wir schauen mal nach und melden uns gleich bei dir nochmal. Mhm. Okay? Okay. So machen ja. wir's. Alles Gute und ich hoffe sehr, dass ich die Sache bald erledigt habe. Ja, hoffentlich. Alles Gute. Danke dir, Domian. Tschüss, ciao. Tschüss. Und es geht weiter mit dem Jörg, der ist 45. Guten Morgen, Jörg. Schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen, Jörg. Um was geht's bei dir? Ja, wie soll ich das sagen? Ich habe das Unglück gepachtet. Warum? Ja, ich hatte in den letzten 4 Jahren 2 ziemlich schwere Verkehrsunfälle. Mhm. Einmal ganz alleine, als ich mit dem LKW am Stauende stand. Da ist mir ein anderer LKW mit voller Wucht hinten reingekracht. Mhm. Immer diese Geschichten. Immer, weil die Kerle pennen. Immer, weil sie irgendwas anders machen. Es gibt keine Entschuldigung. Es ist die klare Schuld der LKW-Fahrer. Ganz genau. Es ist halt eben so, ich sage selber im LKW, ich habe diesen Unfall kommen sehen. Das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste, glaube ich. Du hast es im Spiegel gesehen. Ja, ich habe es im Rückspiegel gesehen, dass der LKW nicht langsamer wird und Schlangenlinien fuhr. Und da war mir klar, dass da kein Halten mehr gibt. Und ich stand mit dem LKW in Regensburg auf der A3 direkt unter einer Brücke. Ich konnte also nirgendwo mehr hin mit diesem LKW. Nun bist du ja in einem LKW wenigstens geschützt. Wir, die in kleinen Autos sitzen und so ein Geschoss kommt auf uns zu, sind natürlich null geschützt. Was ist passiert? Wie verletzt warst du? Was ist mit dem anderen Fahrer passiert? Also ich hatte eigentlich relativ schwere Prellungen gehabt und alles. Und diesen LKW-Fahrer selber... sein Kollege, den hat er leider, ich weiß nicht, ob ich das über Radio sagen darf, aber den hat er geköpft, der lag bei mir auf der Rücksitzbank, auf der Ladefläche, meine ich. Also da saßen 2 Leute in dem anderen LKW. Ja, der lag im Bett, der andere Fahrer. Mhm. Und den hat er leider platt gemacht und er war so schwer eingeklemmt. Und ich habe das also gesehen, der hat eine Schneise von 300 Meter auf der Autobahn hinterlassen. Der hat alles, was links auf der Straße stand, hat er in die Gegenfahrbahn geschubst. Und diesem Fahrer habe ich halt eben noch das Leben gerettet. Der war, weil da standen an die 30 Leute, die haben das fotografiert, dass der Typ da geschrien hat und blutüberströmt war. Ja. Und den habe ich dann das Leben gerettet und dann hatte ich einen Filmriss. Wie gesagt, dann wurde ich wohl bewusstlos oder so. Kam dann ins Krankenhaus, da hat man halt eben nur festgestellt, dass ich ziemlich schwere Prellungen und alles hatte, nichts gebrochen. Das ging also, ne? Kombiniert mit dem Schock natürlich. Ja, natürlich. Mhm. Und ich habe das Ding eigentlich, dachte ich, eigentlich immer ganz gut verknust. Und 2012 dann bin ich mit Frau und Kind unterwegs. Wir hatten Weihnachten Besuch, einen ganz alten Freund von mir. Den haben wir dann zurück nach Lüneburg gebracht und mussten dann über die Bundesstraße abends zurück. Es war, wie gesagt, Winter. Mhm. Und aufgrund dieser Rübenzeit durch die Zuckerrübenfabrik in Uelzen hat sich ein riesen LKW-Stau gebildet und ich stand mit meinem Auto also auch wieder am Stauende, kam auf das Stauende, dass er gesagt, zu, war in der Kurve, ich mache noch Warnblinkanlage an, bremse den Wagen runter und ich wollte irgendwas zu meiner Frau sagen und in dem Moment spürten wir also einen fürchterlichen Schlag von hinten. Und also wieder sowas? Ja, und dann habe ich die Augen aufgemacht und habe mich halt eben gewundert. Ich denke so, was ist das denn? Wieso hast du denn Gras im Gesicht und alles? Und dann haben wir erst realisiert, dass wir auf dem Kopf lagen. Wer ist euch hinten drauf gefahren? Ein Jugendlicher, 20 Jahre alt, mit überhöhter Geschwindigkeit. Der wahrscheinlich und, irgendwie auf seinem Handy was gemacht hat. Richtig, dem ist sein Handy im Fußraum gefallen. Hat nicht nach vorne geguckt, sondern hat im Fußraum sein Handy gesucht am Steuer. Und hat natürlich nicht realisiert, dass vor ihm alles gestanden hat. Und ist ja uns so doll ins Heck gekracht, dass er mein Auto auf den Kopf geschmissen hat. Wie schwer wart ihr verletzt, du und deine Familie? Also, unser Sohn, der saß Gott sei Dank rechts, muss man dazu sagen. Mhm. Weil linksseitig die Hinterachse unterm Fahrersitz war. Das hätte der Junge nicht überlebt. Mhm. Meine Frau ist auch glimpflich mit einem Schleudertrauma davongekommen. Mhm. Und als ich aus diesem Auto rausgekraxelt bin, habe ich schon gemerkt, dass irgendwas nicht in Ordnung war mit mir. Es war irgendwie alles ein bisschen taub, kein Gefühl gehabt und sowas. Ja, und dann mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus. Dann hat man Geräusche und sowas, konnte aber nichts feststellen. Und 4 Tage später bekam ich wie soll man das sagen, als wenn man in eine Steckdose fasst mit feuchten Fingern, so Stromschläge. Überall, also der ganze Körper. Ja, und dann war ich in diversen Kliniken und man konnte also nichts feststellen. Und das wurde nachher so schlimm, dass ich im Sekundentakt wirklich Stromschläge gekriegt habe. Und dann hat meine Frau einen Freund aktiviert und der hat mich nachts nach Berlin in die Charité gebracht. Und dann haben sie mich da also in mehr als 10 Stunden komplett durchgecheckt. Da hat man halt eben festgestellt, dass im Gehirn irgendwie ein Kapselriss stattgefunden hat und sich diese ganzen Nerven um die Hauptschlagader gewickelt haben. Und jedes Mal, wenn das Herz einen Herzschlag gemacht hat, sind die Nerven zusammengekommen und dann gab es einen Kurzschluss. Das ist ja grauenhaft. Hat man das in den Griff bekommen? Ja, ich wurde also am Kopf operiert. Und danach konnte ich plötzlich nicht mehr laufen. Ne? Da ging nichts mehr. Ich hatte keine Gefühle mehr. Man konnte mir wirklich Messer ins Bein oder im Bauch irgendwo hin. Ich habe das nicht gemerkt. Das hat nicht wehgetan. Wie geht's dir denn heute? Ja, ich muss dazu sagen, die Ärzte haben eigentlich gesagt, ich bin Frührentner, mit mir ist nichts mehr, ich werde im Rollstuhl sitzen und ich konnte mich mit dieser Situation nicht anfreunden. Ja. Ne, ich war 43 Jahre alt und da habe ich gesagt, nee, ich gehe mit 43 nicht in Rente, das ist mein Traumberuf, LKW-Fahrer. Ja. Und ich will diesen Beruf eigentlich nicht aufgeben. Also habe ich alle Kosten und Mühen investiert, was ging, Reha und hast du nicht gesehen. Und plötzlich habe ich gemerkt, die Beine sind da. Und ich habe trainiert, gemacht und getan. Das heißt, du kannst heute wieder Auto fahren? Ich fahre heute wieder Auto, ich laufe auch wieder. Ich habe keinen Rollstuhl und keinen Rollator. Ich bewege mich selbstständig. Das ist ja toll. Das heißt, sehr viel Willenskraft und eine Portion Glück gehört natürlich auch dazu. Gute Fügung. Ja. Und dann kannst du dich heute wieder ganz normal bewegen wie vorher? Ja, einzigster Nachteil ist, dass hat das neurologische Gutachten und die Führerscheinstelle so bestimmt, ich darf nur noch Automatik fahren. Also ich hatte vorher einen Schaltwagen, den habe ich dann verkauft, habe mir eine Automatik privat gekauft und habe jetzt innerhalb von, ich sag mal, einem Dreivierteljahr über 170 Bewerbungen geschrieben und bei einer Firma hat es halt eben geklappt, die hat gesagt, ich komme her, wenn du laufen kannst und du willst arbeiten, dann kannst du auch hier anfangen. Und seit 3 Wochen sitze ich wieder auf dem Bock. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich fahre deutschlandweit wieder Fernverkehr. Schön Automatik? Schön Automatik, einen ganz neuen LKW mit ganz, also der hatte kaum Kilometer drauf, neuer Zug halt eben. Also hat der Arbeitgeber mir ein Riesenvertrauen auch ausgesprochen. Das war für mich auch so ein kleiner Motivationsschub. Ne? Das kann ich mir auf der einen Seite sehr gut vorstellen. Andererseits, Jörg, wundere ich mich, oder ich bewundere das, so muss ich sagen. Du hast zweimal, was ja schon absurd ist, einen solchen Unfall erlebt. Also nach aller Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeitsrechnung passiert einem das nur einmal im Leben, aber du hast es nur zweimal erlebt. Und trotzdem setzt du dich wieder in ein Auto und fährst Auto sogar als Beruf. Ja, richtig. Du hast keine Angst. Doch, ich hatte am Anfang, also sobald ich eine Warnblinkanlage gesehen habe, auch privat jetzt mit dem Auto, bin ich vom Gas gegangen. Ich hatte also richtig Muffensausen. Und ich habe seit 3,5 Jahren kämpfe ich um eine sogenannte Traumatherapie. Ja. Weil ich damals in Österreich angestellt war, muss das die österreichische Berufsgenossenschaft ja bezahlen. Aber da werden mir so viele Steine im Moment im Weg gelegt und alles. Und ich komme da einfach im Moment auch nicht weiter. Das heißt also, eine gute Therapie täte dir auf jeden Fall wohl. Und ja, du würdest das gerne machen. Ich würde gerne eine Traumatherapie machen, um das alles mal richtig zu verarbeiten. Ich bin von mir aus selber nach dem schweren LKW-Unfall zum Psychologen gegangen und habe da also Hilfe gesucht. Ich habe ihm das erklärt, was passiert ist und alles. Und er musste dir vorstellen, du gehst da rein in dieses Zimmer, der Typ sitzt dir gegenüber, guckt auf die Uhr, sagt er, dann erzählen Sie mal. Und nach einer Dreiviertelstunde sagt er einfach nur Stopp, Dankeschön und dann bis zum nächsten Mal. Also ich kam mir vor, als wenn ich eine Paco vollgequatscht habe. Das hat mir nicht wirklich was geholfen. Das kann ich gut verstehen, da wäre ich sehr wütend rausgegangen, glaube ich. Ja, ich habe dich jetzt nach deiner Angst gefragt. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass deine Familie, besonders deine Frau, große Angst hat, wenn du jetzt wieder berufsmäßig Auto fährst. Ja, meine Frau Ja, meine Frau möchte am liebsten, dass ich aufhöre zu fahren. Sie hat also, sie stirbt die 1000 Tode, wenn ich montags oder Sonntag nachts sage, ich fahre jetzt zum LKW, ich gehe jetzt auf Tour und ich komme erst Freitag wieder. Wir haben so im Schnitt, also während der ganzen Fahrzeit, ich fahre 9 Stunden, auch mal 10 Stunden, also im Endeffekt habe ich sie über Headset im Ohr, um sie zu beruhigen. Ich sage ihr immer, wo ich gerade bin, welche Autobahnabfahrt und so weiter, damit sie ein bisschen hoch. Ja, nun ist das ja auch kein Dauerzustand. Nein. Also das ist halt eben, sie möchte, dass ich meinen Beruf aufgebe. Und ich habe gesagt, ich kann diesen Beruf nicht aufgeben. Ich möchte es nicht. Ist natürlich ein schwieriger Konflikt, in dem du da steckst für dich und dein Leben. Ganz persönlich ist es sicher gut. Und ich würde, wenn du jetzt alleinstehend wärst, würde ich auch sofort sagen, klar, mach es, ist gut für dich. Aber dann ist die Frau, und man kann sie ja verstehen, dass sie große Angst hat. Sie hat es ja selbst nur auch einmal erlebt. Und wenn die Angst so gewaltig ist und sie dadurch wiederum ihre Lebensqualität verliert, was macht man da? Ja, das ist die Frage. Also sie ist wohl auch ein bisschen psychisch angeknackst durch die ganze Geschichte, muss man dazu sagen. Sie war vor 4, 5 Wochen, lag sie 2 Wochen im Krankenhaus, weil sie überall Schmerzen hatte, ob Kreuz, Hüfte und was nicht alles. Und da hat man sie eingehend untersucht und hat gesagt, du, da ist nichts, das findet alles im Kopf statt. Ne? Also ich finde, deine Frau muss dringend aufgrund ihrer eigenen Geschichte, die ihr passiert ist und aber auch jetzt aufgrund der Konstellationen, die sich mit ihr ergeben hat, auf jeden Fall in eine gute, nicht zu so einem, wie du es gerade geschildert hast, zu einer guten Therapie. Ja. Vielleicht wäre es sogar sehr schlau, wenn ihr auch ein paar Stunden mal zusammen zu einem Therapeuten gehen würdet, damit der das moderiert, damit mit der euch zusammenführt. Weil es ist natürlich letztendlich gut, wenn das für dich dein Weg ist. Und du wärst ja auf der anderen Seite sturzunglücklich, wenn du nur zu Hause sitzen müsstest oder irgendwas anderes tun solltest. Genau. So, also muss man da einen Weg finden, dass man sich versteht gegenseitig und sich vielleicht nicht zu sehr das Leben schwer macht. Meine Psychologin hat unser Gespräch mitgehört. Die Christina soll, das ist die Christina heute Nacht, die soll dir und wird dir jetzt mal einen Tipp geben, wie man das am besten organisiert. Sie alleine, ihr mal zusammen, damit ihr zueinander findet. Ja. Das ist die einzige Möglichkeit. Ich glaube nicht, dass ihr beiden das alleine gut auf die Reihe bekommt. Nee, das gibt zu viele Spannungen. Ja, das ist auch völlig verständlich. Auch kein Manko, dass ihr das nicht könnt. Da braucht ihr von außen Hilfe. Aber eben von einem guten Typ und nicht von einem, der einfach nur da sitzt und sagt nach einer Dreiviertelstunde Tschüss. Ja, das ist halt eben das Problem. Deswegen habe ich das, wie gesagt, abgebrochen. Ja, ja. Aber es gibt, glaub mir, Jörg, es gibt auch bessere, die sich da sehr gut dann engagieren und die auch reden und die sich mit dir und euch auseinandersetzen. Ja, das wäre doch mal eine Lösung, ne? Weil irgendwie muss man ja mal wieder auf den Nenner kommen. Weil genau. Ich hab gekämpft, ich habe es geschafft. Ja, toll. Ich fahre wieder, ne? Ja. Und, so, deshalb, Liggi, leg du bitte auf und wir rufen dich gleich zurück. Das heißt, Christina wird dich anrufen. Okay? Alles klar, super. Viel Glück, alles Gute, Jörg. Ich danke dir. Sehr gerne, tschüss. Ciao. Ciao. So, wir haben 1.33 Uhr, ihr Lieben, und jetzt haben wir einfach das Thema, was für letzte Woche geplant war. Das schieben wir jetzt auf diese Woche. Und ich sage euch das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird heißen Doppelleben. Und ich bin sehr gespannt auf all die Geschichten, die ihr mir erzählen werdet. Also, ich möchte gerne sprechen mit Leuten, die zum Beispiel Armut vorgaukeln, aber im Prinzip reich sind, stinkreich sind, aber das geheim halten. Oder ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die neben ihrem offiziellen Beruf noch irgendwas ganz Geheimes machen. Also vielleicht bist du gerade, die du zuhörst, Hochschuldozentin im einen Beruf und im anderen Beruf Edelhure. Wer weiß es. Oder gerne mit Leuten, die ein heterosexuelles Leben führen und vielleicht parallel heimlich dazu ein bisexuelles oder schwules Leben führen und so weiter. Es gibt 1000 Beispiele. Ich möchte gerne mit euch über euer Doppelleben führen. Führt ihr zurzeit ein Doppelleben oder habt ihr mal ein Doppelleben geführt und das ist vielleicht aufgeflogen? In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Doppelleben. Ihr könnt gerne jetzt anrufen, euch schon mailen, bitte erstmal mailen, euch schon mal anmelden unter domian@wdr.de oder dann anrufen am Mittwoch vor und während der Sendung. Jetzt geht's weiter mit unserer heutigen Sendung, der Freien Themennacht. Wir sind wieder live da, um es nochmal zwischendurch jetzt zu sagen. Und wir können uns über alles unterhalten. Auch über das Absurde, die absurde Abstimmung in der Ostukraine, falls euch das interessiert. Hier ist Patrick. Patrick ist 21. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Patrick. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich bin vor 5 Monaten aus der Haft entlassen worden, habe Drogenprobleme gehabt, viel Scheiße gebaut. Bin jetzt zwar frei, aber nicht wirklich sehr glücklich frei. Ne? Lass mich mal ein paar grundsätzliche Fragen fragen. Ja. Erstmal, wie lange bist du jetzt frei? Seit 5 Monaten. 5 Monate. Ja. Wie lange warst du im Knast? Ja, 2 Jahre. Und warum warst du im Knast? Ich habe gefährliche Körperverletzungen, Raub, Diebstahl, Einbruch, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung. Also eine ganze Palette. Genau, genau. Gefährliche Körperverletzungen, das heißt, du hast jemanden richtig zugerichtet? Ja, also wenn ich ehrlich bin, fast totgeschlagen. Ich wurde angeklagt wegen versuchten Totschlag, bin deshalb im Haftrichter vorgeführt worden. Ja, ich stand dann unter Drogen- und Alkoholeinfluss und deshalb wurde das runtergestuft auf gefährliche Körperverletzungen. Ich wollte gerade sagen, dann hast du aber eine viel zu geringe Strafe bekommen. Ja, ich wollte es eigentlich überhaupt nicht erwähnen, aber ich habe mir das jetzt nochmal anders überlegt. Ne? Ich meine, die Leute kennen mich ja nicht, aber ich glaube, besser ist das, wenn man ehrlich ist. Finde ich auch. Vielleicht ein paar Sätze zu dem Vorfall, wo du diesen Menschen fast totgeschlagen hättest. Was ist da genau passiert? Ah, der hat mich schon verpfiffen bei der Polizei. So, das waren halt noch ganz alte Zeiten. So, wenn man verpfiffen wurde, man hat sich die Leute gepackt und so. Ja, und dann, der hat mich bei der Polizei verpfiffen, hab dann Anzeigen bekommen, wurde dem Richter vorgeführt, Sozialstundenbewährung und. Und dann habe ich schon eines Tages am Kaiserplatz gesehen bei uns in Düren. Ja, und da habe ich schon dann zugerichtet. Wie hast du den zugerichtet? Was hast du konkret gemacht? Ich habe auf den Dorf geschlagen, dann irgendwann lag der am Boden, da habe ich den noch auf den eingetreten, mich draufgesetzt, ins Gesicht geschlagen. Ja. Wie alt war der? Mein Alter, der müsste doch so 20, 21, 22 sein. Ist der Typ, der junge Mann, ist der wieder gesund geworden? Der ist wieder gesund, ja. Hast du dich irgendwann mit dem mal unterhalten? Ich wollte mich mit ihm unterhalten, aber er gibt immer die Flucht, dann will immer weg. Kannst du das verstehen? Ja, sicher verstehe ich das. Ich meine, da ist sehr viel passiert. Ne? Er hat bestimmt richtige Panik, dass der überhaupt noch rausgeht. Ne? Hast du dich denn per Brief bei dem mal entschuldigt? Ja, nee, wie gesagt, so Straße ist unbekannt, Hausnummer unbekannt. Na gut, das kann man ja irgendwie über den Rechtsanwalt oder irgendwie, wenn man will, geht das ja sicher über das Gericht weitergeben lassen. Wie denkst du heute über diese Tat? Ja, heute denke ich mir eigentlich, was habe ich da für eine Scheiße gemacht? Ich habe viele Leute verloren, Freunde, Familie. Ja. Warst du denn wirklich unter Drogeneinfluss, als du das gemacht hast? Ja, ich war unter Drogen und Alkohol. Sagst du mir jetzt so? Ja, sage ich so. Mhm. Jetzt bist du 5 Monate draußen. Mhm. Diese 2 Jahre waren diese 2 Jahre die ersten 2 Jahre oder überhaupt das erste Mal, dass du im Knast warst? Das war das erste Mal, ja. Was hast du jetzt in den 5 Monaten gemacht? Ja, ich war in einer sozialtherapeutischen Einrichtung in Alsdorf für Drogenabhängige und Gewalttäter. Und da bin ich nach einem Monat rausgezogen, weil ich mich da nicht anpassen konnte. Ja, von da aus bin ich dann nach Aachen gezogen. Ins betreute Wohnen, das hat mir auch nicht gepasst. Ich wollte unbedingt wieder in meine Heimatstadt. Ja, dann bin ich hier zu einem Kollegen, also erst zu meiner Ex-Freundin gezogen und habe dann bei ihr gewohnt und dann sind wir auseinandergekommen. Ja, dann wurde das da auch zu viel, dann bin ich zu einem Kollegen gezogen. Ja, und jetzt versuche ich irgendwie eine Wohnung zu bekommen. Jetzt habe ich schon mehrere Absagen bekommen. Das heißt, es geht schon wieder los? Ja, es geht eigentlich schon wieder los. Gestern Abend lief im ersten Programm bei Günther Jauch eine Sendung über auch Strafvollzug und wie man genau mit Leuten wie mit dir umgehen sollte. Mhm. Da sagte ein Betroffener, der auch schlimme Sachen gemacht hatte früher, etwas, was hier die Jungs mir auch schon ganz oft gesagt haben, dass eigentlich die Strafen viel zu gering sind und zu lasch sind. Siehst du das auch so? Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man mal überlegt, was ich da angerichtet habe. Ne? Ich habe einem Menschen richtige Panik jetzt bereitet. Viele Schmerzen und das ist ja nicht nur körperlicher Schmerz, das ist ja auch seelischer Schmerz. Ne? Ja, trägt das sein ganzes Leben mit sich um. Wollte ich gerade sagen, das ist ein bisschen schlimmer, damit umzugehen, als wenn man jetzt irgendwie Angst ins Gesicht bekommen hat, das nach 2-3 Wochen ist das weg, ne? Und so ein seelischer Schmerz, da tut man ein bisschen viel mehr weh. Ich bin ja auch dafür, für die härteren und längeren Strafen. Mhm. Aber das allein reicht ja nicht aus. Was würdest du denn vom Gefängnis erwarten, dass es dir, wenn du rauskommst, wie jetzt, dass es dir dann besser geht und dass du besser zurückfindest ins Leben? Was sollte man machen? Ich meine, die machen schon viel. Die gucken, dass man eine Wohnung bekommt. Die vermitteln einen eine Arbeit. Und ja, also eigentlich bin ich so, mit der Sache bin ich zufrieden. Aber ja, vielleicht, dass man dann von den Leuten, wo man im Knast betreut wurde, dass man zumindest die Leute, die da schon einen kennen, ne? So eine gewisse Zeit draußen noch weiter betreut wird. Also das genau, das, was weil man dann ein Vertrauensverhältnis so hat genau. unter Umständen die Person auch sehr respektiert und dann kann man besser miteinander umgehen. Da gibt es ja im Knast gibt's ja Psychologen, Sozialarbeiter, die kümmern sich um alles. So und das wäre was auf jeden Fall. Patrick, hast du einen Schulabschluss oder gar eine Ausbildung? Ja, habe ich. Hast du? Ja. Nämlich? Mittlere Reife. Bitte? Mittlere Reife. Mittlere Reife und auch eine Ausbildung? Nein, Ausbildung nicht. Fange ich im Sommer an als Koch. Ach, die hast du. Das heißt, du hast eine Lehrstelle? Ja, ja. Wo? In welcher Stadt? In der DGA in Düren-Nürbenisch. Aber das ist doch toll. Ja. Wie kam das, dass dir dieser Betrieb die Chance gibt? Ja, das ist läuft über Stoppcenter und das ist eigentlich die machen da Maßnahmen und so und die haben halt eine Kantine, da wollen die mich schon vermitteln, dass ich dann eine Ausbildung als Koch mache. Möchtest du das? Ist das dein Wunsch? Auf jeden Fall, also Gastronomie sagt mir zu, ich habe viel mit handwerklichen Praktika angefangen, die haben mir überhaupt nicht gepasst, das war nichts für mich. Okay. Dann habe ich in der Küche gearbeitet und da Praktika gemacht und die, ja. Also ich fand, das war jetzt, wir beide reden jetzt ehrlich. Sich gegenseitig anzulügen, dann können wir das Gespräch auch gleich beenden. Deswegen bitte ich dich, klar zu antworten. Ja. Stichwort Drogen. Nimmst du zurzeit Drogen? Zurzeit nicht, nein. Hast du welche genommen, seitdem du draußen bist? Ja. Bist du abhängig von irgendwas? Ja, was heißt abhängig nicht, ne? Aber so wenn ich halt schlechte Phasen habe, wo es mir nicht gut geht, wo ich mir viele Gedanken mache, dann... Nimmst du denn dann? Nur dann Cannabis. Cannabis. Ja. Mhm. Du wohnst jetzt bei einem Kumpel? Nein, bei gar keinem. Wo schläfst du denn heute Nacht zum Beispiel? Das steht noch in den Sternen. Von wo telefonierst du jetzt? Wo befindest du dich gerade? Von meinen Großeltern. Aber bei denen kannst du nicht schlafen? Nein, einfach das Vertrauen gebrochen. Ah. Wie, du bist bei denen jetzt noch in der Wohnung und gleich schmeißen die dich raus? Ja. Weil die sagen, du hast so viel Scheiße gebaut? Ja, klar. Wir wollen dich nicht hier haben. Ja. Und dir steht das Wasser bis zum Hals? Ja, auf jeden Fall. Was ist deine größte Angst? Ja, dass ich wieder dahin zurückkomme, von wo ich vor 5 Monaten gekommen bin. Die Angst habe ich auch. Auf jeden Fall. Und dann der Drogenabsturz. Du hast doch einen Bewährungshelfer. Ja. Hat der dir für einen solchen Notfall nicht irgendwas in die Hand gegeben, wo du dich hinwenden kannst? Für was für einen Notfall? Na, dass du zum Beispiel keine Unterkunft hast. Doch, hat er, ja. Wohin könntest du dich wenden jetzt heute Nacht? Heute Nacht nirgendwo mehr. Das heißt, die musst du irgendwie rumkriegen? Ja. Und morgen, wohin könntest du dich da wenden? Da müsste ich zur Polizei gehen. Und du, was sagst du denen dann? Ja, die bringen mich dann unter. Mhm. Ja. Ist das schlimm, das machen? Ja, ich finde schon. Warum? Ja, ich weiß nicht. Das ist ein komisches Gefühl, ne? Finde ich eigentlich nicht. Ja, natürlich hat man dann ein Dach über dem Kopf und ist so in Sicherheit, ne? Aber Im Moment geht's hier halt richtig scheiße. Da müssen wir gar nicht drum herum reden. Ja, ja. Aber ich finde es, nicht unehrenwert, dann auch zu sagen, zu einer staatlichen Stelle zu gehen, Leute, im Moment komme ich nicht weiter, helft mir. Ich habe sogar eine Lehrstelle in Aussicht und ich habe, so wie du es mir gerade gesagt hast, das beeindruckt mich ja, dass du mir das sagst. Ich hab Angst, wieder zurückzugehen. Ja. Und dann zu sagen, hier bitte helft mir, finde ich völlig in Ordnung, Patrick. Völlig. Ja, wenn man das so sieht, natürlich. Ich finde viel, viel schlimmer, wenn du jetzt ab morgen oder irgendwo ins kriminelle Milieu abgleitest, dann ist wieder alles verloren. Mhm. Ich merke ja auch, mit dir kann man reden. Ich merke auch, dass du auch eine gewisse Bildung hast und dass du reflektierst und so weiter. Mhm. Du hast richtig Scheiße gebaut. Du siehst, was du gemacht hast. Du hast es ja auch gerade gut beurteilt, dass du dem Menschen wahrscheinlich sein ganzes Leben versaut hast durch das, was du getan hast. So. Das kann man nicht ungeschehen machen. Du warst jetzt dafür im Knast und du hast dafür jetzt auch deine Schuld, die Schuld trägst du ja sowieso mit dir rum. Mhm. Jetzt geht es darum, nach vorne zu gucken. Ja. Und keinen neuen Fehler zu machen. Weil wenn du jetzt wieder einen Fehler machst, wirft dich das enorm zurück. Ich deswegen wurde ich gerade so hellhörig, als du sagtest, ich habe eine Lehrstelle, das ist ja ein Traum. Stell dir mal vor, du schaffst die Lehre, dann hast du deine mittlere Reife und bist ausgebildeter Koch. Ja. Dann hast du ein festes Fundament für dein Leben. Ja, das wäre schon mal ein Top-Anfang, ne? Ich appelliere jetzt, ich sag's dir wirklich mit großer Überzeugung. Beiß jetzt auf die Zähne und mach jetzt keine Dummheiten. Geh zur Polizei und bitte um Hilfe. Wenn das so, oder ruf morgen deinen Bewährungshelfer an, oder, ne, du hast ja zu mir gesagt, du sollst dann zur Polizei gehen. Ja, das ist ja nicht nur das Ding. Das Ding ist, ich muss auch irgendwie in psychologischer Behandlung. Ich brauche einen niedergelassenen Psychologen. Und das Problem ist, ich habe hier gesucht, aber ich finde hier keinen. Mhm. Das kannst du doch auch mit deinem Bewährungshelfer besprechen. Nee, dafür ist er nicht zuständig. Wer ist denn dafür zuständig? Ja, normalerweise muss ich mich darum kümmern. Ich verstehe. Aber erstmal brauchst du ein Dach über dem Kopf. Ja, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Ja. Versprichst du mir, zur Polizei zu gehen? Ja, mach ich. Du kannst im Prinzip heute Nacht zur Polizei gehen. Ja, heute Nacht versuche ich auch, glaube ich. Was willst du dich irgendwie blöd draußen rumtreiben? Geh, ja. Die Dienststellen sind ja offen. Nochmal, das ist nicht unehrenwert, das zu machen. Mhm. Ich ziehe sogar den Hut vor dir, wenn du sagst, ich mach das. So, was diese Psychologengeschichte anbelangt, bitte ich dich, kann man dich zurückrufen nochmal? Ja, sicher kann man Gut, mich zurückrufen. Gut, dann ruf dich jetzt meine Psychologin nochmal an, vielleicht kann die dir da nochmal einen schlauen Tipp geben, wenn du ein Dach über dem Kopf hast, wie du das dann am besten anstellst. Ja, okay. Patrick, ich drücke dir wirklich die Daumen, wünsche alles Gute und mach es bitte so wie besprochen. Danke, danke. Alles Gute, wir melden uns gleich. Okay, tschüss, Domian. Tschüss, ciao. Tschüss. Ach je. Es sind einfach zu wenig Mitarbeiter da. Wenn man die Jungs direkt nach der Strafe, das habe ich tausendfach hier schon gesagt, wenn man sie nach der Strafe richtig betreuen würde, ans Händchen nehmen würde, wäre die Rückfallquote ganz gering, minimal, bin ich ganz sicher. Aber es wird ja nicht gemacht. Hier ist Angelika. Angelika ist 55. Guten Morgen. Morgen, Domian. Domian. Das erste Mal, dass ich durchgegangen bin, ja. Durchgekommen bin, ich habe Angst vor dem Zahnarzt. Ach, Angelika. Ja. Ich gehe gern zum Zahnarzt. Ich habe Panik, Schweißausbrüche, Hitzegeballen. Ich nehme das ernst. Das ist auch ernst zu nehmen. Wie lange warst du nicht beim Zahnarzt? Fast 5 Jahre jetzt nicht. Hast du schlechte Zähne? Ja. Wie sieht denn dein Mund aus, wenn ich jetzt vor dir säße und mal da einen Blick reinwerfen würde? Was sehe ich da? Schrott. Schrott. Schrott. Aber oben sind sie in Ordnung, da habe ich so Brücken drauf. Aber ab hinten fängt alles Schrott an. Putzt du dir denn die Zähne? Ja, morgens und abends. Das schon. Hast du Zahnschmerzen? Nein. Ich habe ein Gebiss gehabt hinten und das konnte ich nicht drinnen behalten. Da hatte ich deinen Kollegen ja auch schon gesagt. Und das hat sich dann entzündet und dann habe ich rausgeschmissen. Mhm. Weil das brachte mir überhaupt nichts. Ich konnte nicht mit Essen, gar nichts richtig. Dann habe ich rausgeschmissen. Wenn du sagst, Schrott, es sieht nach Schrott aus. Sind die krumm, schief, gelb, dunkel? Wie sehen die aus? Schwarz. Schwarz? Mhm. Das heißt, die sind abgestorben? Ja. Und das hat nicht wehgetan? Nein. Aber dann faulen die da schon unten in den Wurzeln. Ja, und die müssen raus. Aber ich habe Angst vor dem Zahnarzt. Hast du starken Mundgeruch? Ab und zu. Ich gurgel alles, ich mache alles. Ja. Lebst du alleine? Ja. Mein Mann ist tot. Hast du denn nähere Menschen in deinem Umfeld? Nein. Hat jemand schon mal auf dich reagiert, auf den Mund? Nein. Das heißt, du lebst sehr zurückgezogen? Ja. Nun gibt es ja, Angelika, das weißt du ja, es gibt ja Ärzte, Zahnärzte, die sich genau auf sowas spezialisiert haben, nämlich auf Menschen. Ja, aber hier in meinem Ort ist keiner. Ach so, hast du dich schon schlau gemacht? Ja, dein Kollege, habe ich gesagt, Hannover ist die nicht die größte Stadt. Wie viele Kilometer wohnst du von Hannover entfernt? 100. Ja gut, das ist weit. Das ist weit. Andererseits, wenn es nun gar nicht anders geht, müsste man das ja dann mal in Kauf nehmen. Ich habe auch schon mal mit der Krankenkasse gesprochen, aber die genehmigen das ja nicht, die Fahrt dahin. Das müsste man ja selber tragen. Kannst du das denn finanziell? Nein. Das heißt, auch diese Fahrt von dir nach Hannover kannst du finanziell nicht leisten? Nein. Dann haben wir jetzt ein Problem. Richtig. Dann haben wir ein Problem. Es ist ja nicht nur der ästhetische Aspekt, dass das nun gerade nicht sehr schön aussieht, sondern eben auch der gesundheitliche Aspekt. Ich bin ja sowieso krank. Ja gut, das macht es ja nicht besser. Das heißt, nee. Du wirst dann noch mehr krank dadurch. Mhm. Wie ernährst du dich denn überhaupt, wenn das... Na gut, oben die Zähne gehen ja noch, aber wie läuft das mit dem Essen? Ja, ich mache mir alles butterweich. Alles Pampe und weich. Ja. Und das seit so langer Zeit jetzt schon. Ja. Wie war denn das beim letzten Mal, als du beim Zahnarzt warst? Da hat er mir die oben gemacht, einen Tag vor Heiligabend. Mhm. Da sagt er, ja, dann kommst du nach Weihnachten, dann machen wir die untersten auch. Und dann fing meine Knochen an zu zittern an. Aber das heißt, die obere Behandlung hast du durchgestanden? Ja, aber mit Mühe und Not. Mein Kreislauf war unten im Keller. Ja. Und der Hausarzt, der nebenan ist, hat mir gleich eine Spritze gegeben, dass ich ruhiger wurde. Ich war im Platter wie sonst was. Mhm. Er sagt, das muss gemacht werden. Ich sage, ich habe aber Angst. Bleiben Sie doch ruhig. Wir versuchen so gut wie möglich alles zu machen. Mhm. Ich nehme Makoma ein. Ich darf auch nicht so viel Blut verlieren. Mhm. Weil ich blute wie ein abgestochenes Schwein, auf Deutsch gesagt. Ja, ja. Dieser Zahnarzt kennt dann ja dein Problem. Ja. Aber dann nimmt er sich nichts von an. Das heißt, er nimmt das gar nicht so ernst? Nee. Aber dein Hausarzt hat dir immerhin vorher eine Beruhigungsspritze gegeben. Ja. Könnte man das nicht vielleicht wieder so hinkriegen, dass der Hausarzt dir was gibt und dass du dann dahin fährst oder irgendwie also in Zusammenarbeit mit dem Hausarzt? Mhm. Also ich suche jetzt nur eine Lösung. Es muss ja was passieren. Ja, was denkst du denn? Es muss was passieren. Sonst liegst du hinterher so flach, dass du ins Krankenhaus musst. Ja. Welche Erkrankung? Ich glaube, ja? Ich bin krank. Nierenkrank? Ich bin krank. Ja, ich fragte, was für eine Erkrankung du hast. Ich bin psychisch krank. Was? Ich hab's nicht verstanden. Ich bin psychisch krank. Psychisch krank, ja. Ja. Mhm. Ich habe mit der Schulter zu tun, ich habe mit Knie zu tun, ich habe einen Bypass. Mhm. Darum, ich kann nicht mehr. Wenn du aber psychisch krank bist, das heißt, dann bist du doch in Behandlung bei einem Psychiater. Ja. Dann müsste dieser Psychiater dir doch eigentlich einen... Er hat mir einen Attest ausgestellt, genau, dass ich ein Angstpatient bin. Genau. Und dann müsste das doch von der Krankenkasse akzeptiert werden. Das wird ja auch. Nur die meisten Zahnärzte hier in Minden, die machen das nicht. Gut, aber dann müsste die Kasse doch akzeptieren, dass du nach Hannover fährst. Das muss ich selber tragen. Wenn das jetzt hier in Minden wäre, dann würden sie es in Ordnung. Da suchen wir einen. Aber hier gibt es keinen. Ja, jetzt reden wir ein bisschen im Kreis, weil eigentlich finde ich, müsste die Kasse das dann übernehmen, weil es da keinen gibt. Pass auf, wir machen Folgendes. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Es gibt natürlich auch für solche Fälle so Patienten, Hilfsorganisationen, Selbsthilfeorganisationen und so weiter. Wir machen uns jetzt mal schlau, ob wir dir jemanden oder dir zumindest eine Ansprechperson nennen können, die dich per Telefon zunächst mal berät, wie du das am besten einfädelst. Okay? Mhm. Okay. Das verspreche ich. Und da bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Danke. Viel Glück, Angelika. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und viel Spaß auch mit deiner Sendung. Die ist echt top. Dankeschön. Tschüss. Okay. Tschüss. So, wir haben schon 1.54 Uhr. Das geht aber schnell hier mit euch heute. Hier ist Dirk. Dirk ist 49. Grüß dich, Jürgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Dirk. Jetzt komme ich mal zu dir durch und dann muss ich mich bei dir noch beschweren. Warum? Ja, weil du so auf die Lkw-Fahrer gerade rumhaktest. Die bösen Lkw-Fahrer. Ja, aber hör mal, in dem Fall, wo die hinten drauf fahren, müssen mir doch alle Lkw-Fahrer zustimmen, die vernünftig fahren. Ja und nein. Ich sag ganz ehrlich, den Lkw-Fahrern bleibt ja manchmal gar nichts mehr anderes übrig, als unvernünftig zu fahren. Ich selber fahre im Werksverkehr, ich habe Zeit ohne Ende. Es gibt aber auch andere Fahrer, die müssen praktisch für Firmen oder Paketkutschen fahren, die in Zeitfenstern fahren. Dirk, keine Entschuldigung. Nein, lass ich nicht gelten. Keine Entschuldigung. Wenn so etwas Schlimmes zu passieren droht, diese furchtbaren Unfälle, dafür gibt es keine Entschuldigung. Da fährt man besonnen und konzentriert. Schluss aus. Ich habe vollkommen recht. Sehe ich auch nicht anders, aber es gibt nun mal Leute, die machen es nicht. Die geben Gas. Ich bin gerade noch einen Berg runtergefahren für LKWs für 60. Da knallt einer mit, ich weiß es nicht, 80, 90, genau. 100 an mir vorbei. Das erlebe ich auch ständig. Nur, Junge, du bist doch bescheuert. Ja, ja, ja. Aber in den Augen, dem bleibt nichts anderes übrig. Die sehen nur ihre Termine. Ja, ja, und dann sehen die ihre Termine dazu, auch, wenn sie im Krankenhaus liegen? Nö, also ich sage ganz ehrlich, sie selber, dass sie im Krankenhaus liegen, ist ja noch nicht mal das Schlimme. Das Schlimme ist ja daran, dass man immer andere Leute mit reinzieht. Genau, genau. Ja, mit einem 40-Tonner, das ist eine Waffe im Straßenverkehr. Wenn ich auf dem Pkw auffahre, den sieht man nicht mehr. Ich hatte vor kurzem einen Unfall, da ist eine junge Dame mit über 100, 120, 130 bei mir hinten reingefahren. Mhm. Die hat telefoniert, das macht bei mir nochmal wupp, das merke ich nicht, die ist aber tot. Ja, das sind so Sachen. Und es gibt natürlich halt das Problem, was ich sehe, ist, wir haben immer mehr, dank Europa, ausländische Firmen, die die Preise runterziehen. Mhm. Und dadurch muss man, der normale Lkw-Fahrer, der fährt dann überladen, der fährt zu schnell. Und das wird von der Disposition vorgemacht. Mhm. So, und sagt man dann, nee, mache ich nicht, dann sucht den anderen Job. Mhm. Ist ja das Problem. Das glaube ich auch. Also das will ich ja, weiß Gott, nicht kleinreden. Und das ist auch ein großes Problem. Ja, und das Problem ist ja auch, und dann kommt das nächste dazu, dass Pkw-Fahrer und Lkw-Fahrer ja nicht irgendwie mal ein bisschen Rücksicht auf sich nehmen können. Mhm. Die Tage gehabt, da war ich auf dem Weg Richtung Würzburg, fahre auf Höhe Montabaur, hole einen Lkw, kein Lkw-Überholverbot, gar nichts, fahre mit 85 an dem vorbei, da fliegt ein weißer Audi an mir vorbei, geht auf meine mittlere Spur und geht voll in die Bremse, nur um mich auszubremsen. Ja, furchtbar. Furchtbar. So reagiere ich dann falsch. Dann hat man so einen Unfall, wo man nicht von träumen möchte. Mhm. Aber ja, also, du gibst mir sicher auch recht, du kennst ja die Kollegen, dass es da doch einige schwarze Schafe gibt, die während der Fahrt sehr viele andere Dinge nebenher machen und eben nicht immer konzentriert auf die Fahrbahn gucken. Sehe ich selber auch oft genug und da reg ich mich auch immer drüber auf. Ja. Wenn ich die Leute dann sehe, die Zeitung lesen beim Fahren oder sonst was, also da sage ich ganz ehrlich, kann nicht sein. Ich glaube ja auch, diese schlimmen und schweren Auffahrunfälle, da ist gar nicht mal eine überhöhte Geschwindigkeit schuld, sondern eine komplette Ablenkung. Ich würde fast so weit gehen, eine Übermüdung. Oder eine Übermüdung. Ich habe noch mit einem Bekannten gesprochen, gestern Morgen muss bei Hannover ein Riesenunfall gewesen sein. Der Fahrer war ein polnischer Fahrer übermüdet. Nun macht uns das allen wirklich Angst, weil wir den Eindruck haben, auch wie du es jetzt gerade geschildert hast, dass es immer schlimmer und immer schlimmer wird. Wohin führt das Ganze? Der überwiegende Teil versucht es ja. Aber der Druck von den Speditionen, von den Disponenten wird immer größer, immer größer. Man müsste im Endeffekt nicht nur die Lkw-Fahrer mehr bestrafen, sondern noch mehr in die Firmen gehen. Ich meine, ja, die Firmen, die zahlen ja jetzt schon mit. Ja. Aber es muss noch höher sein, die Bestrafung für die. Weil der Lkw-Fahrer, der hat jetzt noch 8 Punkte zur Verfügung, ja, die Strafen sind höher und die Führerscheine sind weg. Aber dann kommt der nächste. Und vermehrte Kontrollen natürlich. Die Kontrollen, die bringen doch auch nichts. Ja gut, aber das schreckt ja ab, wenn viel und immer mehr kontrolliert würde. Ja, dann muss doch mal mehr in die Firmen reingeschafft werden. Genau. Dirk, nicht wir müssen, auf der Straße, sondern die Firma muss kontrolliert werden. Wir müssen leider Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist gleich. Ich danke für deinen Anruf und für deine Meinungsäußerung. Ich danke dir fürs Gespräch. Danke, Dirk. Gute Nacht. Alles Gute, tschüss, ciao. So, mein Lieben, das war's für heute in der Technik. Daniel Paulmann. Morgen wieder 1 Uhr Radio Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.